Yeah. Kein Ende in Sicht, immer noch auf Konfrontationskurs. Und die Singles laufen auf Rotationskurs. Nichts, was mich satt machen könnte, nichts stillt meinen Informationsdurst. Seit meiner Kindheit wusste ich, eines Tages würde ich King sein. Und wer das nicht sah, musste blind sein. Ich ging zur Schule, doch der Unterricht hat nichts getaugt. Ich bin heute so, denn meine Mutter hat an mich geglaubt. Damals hatte ich nur eine Mission, mach den 100-Mark-Schein zu einer Million. 98 gefickt, heute 20. Jahrestag. Bushidos B bekannter als das letzte Abendmahl. Danke Mama, ich weiß, dass du mich siehst. An meinem 40. Geburtstag feiern wir Release. Wie die Zeit rennt und ich weine, hinterlasse meine Feinde geblendet vom Licht. So viele Schlachten und Kriege, in denen ich schon kämpfte für dich. Und dennoch kein Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht, geblendet vom Licht, bitterkalt sind die Schatten, umgeben von Schlangen, Parasiten und Ratten, es ändert sich nichts. Yeah, immer noch kein, noch immer yeah. Kein Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht und immer noch am Leben, wie du siehst. Am Maßstäbe setzen wie Geologie. Die Krone wiegt schwer, du willst dich auf den Thron, hab womöglich das bekannteste Gesicht in der Nation. Ich hab die Szene geprägt wie kein Zweiter. Doch leider wollen sie nur sehen, wie ich scheiter. Hatte den Maybach in meiner Einfahrt. Doch jeder 13. war für mich ein Freitag. Es hört nicht auf, immer wieder ein Problem. Doch meine Kinder lassen mich die Welt mit ihren Augen sehen. Alia schaut auf und fragt nach den Sternen. Ihre Welt lässt sie sich von ihrem Vater erklären. Danke Anni, ich weiß, dass du mich liebst. Mit dir an meiner Seite zieh ich einfach in den Krieg. Wie die Zeit rennt, guck wir beide hinterlassen unsere Feinde geblendet vom Licht. So viele Schlachten und Kriege, in denen ich schon kämpfte für dich. Und dennoch kein Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht. Geblendet vom Licht, bitterkalt sind die Schatten, umgeben von Schlangen, Parasiten und Ratten. Es ändert sich nichts. Yeah, immer noch kein, noch immer kein Ende in Sicht.